Yeah. So hot Couture, ich hab keine Worte für Rolls Royce Phantom vor der Tür. Uhren, Mütter, Sexikonen hatten mich im Bett wie die erste Periode. Rapstar, nie wieder am Popel fritzen. Die Schore spritzen, Drogen kicken. Mode Bitches mit Botox Lippen, die im Opel flitzen, wollen Fotos knipsen. Rebel, nie wieder Bus fahren, nee, nee. Es duftet nach Febre, mein Mustang GT. Ah, früher Pep-Dealer, heute Rap-Diva. Bitches gehen vor mir auf die Knie, so wie Messdiener. Rap-Testsieger, 1er Ware. Für mich gibt's nur eine Richtung, Einbahnstraße. Gerade nach oben, heb die Arme nach oben. Rapper rufen bei mir an und fragen nach Strophen. Wenn du nur wüsstest, was alles in meinem Betten tobt, würdest du denken, es wäre eine Fashion-Show. Erst machen sie auf Stil und wollen sich aufspielen. Doch wenn ich mich ausziehe, wollen auch sie sich ausziehen. Jack, ich bin am Chillen und die Presse brennt. Fokussiert, denn die Milf mit der Kette glänzt. Yeah, ich bin am Bang mit den Kennex. Du kleine Nockentochter machst im Internet auf Medic. Ich chill mit meinen Jungs im Caesars Palace. Essen City Menace, guck, wir liefern dir die Hits wie DJ Khaled. Also mach mir keine Show, Bastard. Ich bin auf der Jagd wie ein Ghostbuster. So tapfer und mach mit dem Flow Zaster. Die kleine Schlampe macht auf Catch Me If You Can. Aber zwei Stunden später wird sie dreckig und will bang. Gib mir Head in meine Bands, nimm den Knüppel in die Hand. Sie will Doggy und ich dreh mir auf ihren Rücken einen Blunt. Und wir setzen neue Trends und der Kuchen wird komplett zersägt. Heute Abend fliegen scharfe Kugeln aus dem SQP. Ich komm wie Batman, um die Schlampen zu beschützen. Mein Name ist PA, ihr dürft jetzt lutschen. Frauen haben Pflichten, wenn sie mich heiraten. Mich Fernseher gucken lassen, putzen und mir Chai machen. Warum drum rumreden oder dumm rumreden? Du kannst sie noch einfach in den Mund nehmen. Immer noch Vollzeit-Bandit. Hände weg von meinen Nergila. Kurdo, Ghetto-Rap-Stammspieler. So wie Ribéry, Frank Bilal. Halbe Million ist kein Argument. Es immer noch mit den Händen, klar Cousin. Die roten Brille, Lacosam. Mein Leben ist ein Karussell. Im Mercedes, Brabus, Benz. Komm mal klar, Kachba, mach mich nicht auf Mademoiselle. Ich bin ein Gauer, Boxer schinkt mein Haarmodell. Verbrecher mit Stil, mit Handschuh den Jeep tanken. In Gucci-Skimasken, Sonnenbank, Speedwand. Hellbraune Augen, als hätte ich im Gift gebadet. Ich bin King, keiner kann mein Business schaden. Die Kachba will mir ihren Namen nicht verraten. Doch dann sieht sie auf der Visa-Karte Mr. Kader. Wenn du nur wüsstest, was alles in meinem Betten tobt, würdest du denken, es wäre eine Fashion-Show. Erst machen sie auf Stil und wollen sich aufspielen. Doch wenn ich mich ausziehe, wollen auch sie sich ausziehen. Frauen haben Pflichten, wenn sie mich heiraten. Mich Fernseher gucken lassen, putzen und mir Chai machen. Warum drum rumreden oder dumm rumreden? Du kannst sie noch einfach in den Mund nehmen.